Zähne 17. Sind wir noch im Kindergarten? Im Sprachkindergarten? Nein, wir sind nicht mehr im Kindergarten. Geht Otto noch in die Schule? Nein. Nein, er geht nicht mehr in die Schule. Nein. Hören Sie. Guten Tag. Ich möchte gern mit dem Chef des Personals sprechen. Mit Herrn Schumacher? Ja, ganz richtig. Haben Sie einen Termin mit Herrn Schumacher? Ja, der Termin war für heute, Dienstag um 10. Wie ist Ihr Name, bitte? Schmidt, Otto Schmidt. Ich heiße Otto Schmidt. Ah, interessant. Wiederholen Sie bitte. Der Chef. Das Personal. Der Chef des Personals. Oder der Personalchef. Mit dem Personalchef. Otto möchte mit dem Personalchef sprechen. Frage: Hat er einen Termin? Ja. Ja, er hat einen Termin. Ist der Termin für heute oder für morgen? Der Termin ist für heute. Möchte Otto denn arbeiten? Oh ja. Ja, er möchte arbeiten. Jawohl. Sehen Sie, das ist Otto heute. Frage: Ist er noch ein Kind? Nein, er ist kein Kind mehr. Ist er schon ein Mann? Nein, er ist noch kein Mann. Frage: Was ist er denn? Ein junger Mann? Ja, er ist jetzt ein junger Mann. Richtig, ein junger Mann. 18. Er ist 18 Jahre alt. Bitte? Wie alt ist seine Schwester Erika jetzt? 9 Jahre oder 19 Jahre? Erika ist jetzt 19 Jahre alt. Bitte? Und wie alt ist Fräulein Schulz? 20 oder 28 Jahre? Sie ist jetzt 28 Jahre alt. Bitte? Arbeitet sie noch in ihrem alten Büro? Ja. Ja, sie arbeitet noch in ihrem alten Büro. Fährt sie noch den alten Volkswagen? Nein, den. Nein, den fährt sie nicht mehr. Frage: Hat sie noch die alte Schreibmaschine? Ja, die. Ja, die hat sie noch. Gut, aber jetzt hören Sie zu. Otto Schmidt ist wieder einmal im Büro bei Fräulein Schulz. Na, wie geht's, Fräulein Schulz? Otto! Otto Schmidt! Ein richtiger junger Mann! Ja, was machen Sie denn jetzt? Gehen Sie auf die Universität? Nein, ich habe kein Geld für die Uni. Ich muss arbeiten. Frage: Was muss er tun? Er muss arbeiten. Wann muss Fräulein Schulz arbeiten? Von 9 bis 5? Ja, sie muss von 9 bis 5 arbeiten. Frage: Und Sie? Müssen Sie auch arbeiten? Ja, ich muss auch arbeiten. Gut. Wiederholen Sie. Ich muss, Sie müssen. Er muss, sie muss. Wir müssen, sie müssen. Frage: Müssen Sie antworten? Ja, ich muss antworten. Müssen Sie antworten, wenn ich frage? Ja, ich muss antworten, wenn Sie fragen. Frage: Sind Ihre Antworten richtig? Sind alle Ihre Antworten richtig? Nein, nicht alle meine Antworten. Viele sind richtig, aber nicht alle. Bitte? Schön, das ist genug. Das ist das Ende dieser Szene. Ich danke Ihnen. Eine Pause von 5 Sekunden.